Ein halbes Jahr liegt der sogenannte Friedensgipfel von Minsk inzwischen zurück. Das dort unterzeichnete Abkommen beruhigte zwar die Lage in der umkämpften Ostukraine ein bisschen, doch eine langfristige Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht. Morgen empfängt die Bundeskanzlerin nun in Berlin den französischen Präsidenten Hollande und den ukrainischen Präsidenten Poroschenko zu neuen Beratungen. Es ist das erste Treffen der drei Politiker seit dem Verhandlungsmarathon in Minsk. Aber anders als dort wird der russische Staatschef Putin diesmal nicht mit am Tisch sitzen. Am Telefon ist der Osteuropa-Historiker Karl Schlögl. Herr Schlögl, welchen Sinn kann so ein Treffen ohne Putin überhaupt haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen. Es ist ja am 24. der Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen oder ein Hinweis darauf, dass man es ernst nimmt mit der Unabhängigkeit der Ukraine. Was die Minsk-II-Abmachungen angeht, ich meine, sie standen ja von Anfang an unter einem sehr schlechten Stern. In derselben Nacht, in der die Unterzeichnung erfolgte, ist Debaltseve erobert worden mit schrecklichen Opfern auf ukrainischer Seite. Und seither ist es ja eigentlich nie wirklich zur Ruhe gekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es zur Ruhe kommen soll, ohne eine ganz gravierende Sache, die geregelt werden muss, nämlich die Schließung der russisch-ukrainischen Grenze für die weitere militärische Unterstützung, die pausenlos über die Grenze geht. Das heißt aber, ein neuer Waffengang, das heißt eine verstärkte Kriegsanstrengung, wenn man den Gedanken der Unabhängigkeit ernst nehmen möchte. Ja, eigentlich ist es ja nie zu einem Stillstand gekommen, sondern es gibt verschiedene Fokussierungen. Einmal ist es in Donetsk, dann ist es in Shirokino bei Mariupol. Eigentlich hat es nie eine Beendigung und Beruhigung gegeben. Man hat den Eindruck, dass es manchmal forciert wird, dann wird wieder etwas nachgelassen. Irgendjemand kann sozusagen die Maschine der Eskalation bedienen. Vielleicht gibt es auch Prozesse, die nicht mehr unter Kontrolle sind und wo es unabhängige Akteure gibt, die Boden gewinnen, um jeden Preis durchsetzen wollen. Aber eigentlich ist es ja nie zu Ende gegangen. Und in gewisser Weise ist der unerklärte Krieg weitergegangen im Schatten dieser dramatischen Bilder, die sozusagen den Vordergrund besetzt haben. Also ich meine, die Griechenland-Krise, mit der Europa vollständig beschäftigt war, die politischen Eliten eilten ja von einem Gipfel zum nächsten. Es gab unentwegt irgendwelche Ultimaten. Und jetzt diese ungeheure Herausforderung für Europa mit der Aufnahme der Flüchtlinge. Und das hat eigentlich diesen Krieg, der nie weg war, so sehr in den Hintergrund gedrängt. Und in gewisser Weise hat die Ukraine dafür bezahlt, mit inzwischen Tausenden von Toten, mit über 2 Millionen Flüchtlingen, mit einer zerstörten Infrastruktur in den besetzten Gebieten, ja, einen sehr hohen Preis bezahlt. Wenn wir diese Maschine der Eskalation, wie Sie sagen, einmal kurz zurückverfolgen, die ja schon eine Weile im Gange ist. Wo hat es angefangen? Sie haben gerade beschrieben, dass also ein Teil der Schuld, wenn man so will, an der Unaufmerksamkeit der politischen Eliten liegt, an der Zerstreuung durch viele andere Krisenherde. Aber wenn man noch weiter zurückgeht, wo hat es begonnen? Na, da gibt es ja verschiedene Narrative, wenn man so will. Die einen sehen eine Aktion gegen die Revolution der Würde oder wie immer man die Maidan-Ereignisse von 2013, 2014 bezeichnen will und die Okkupation der Krim. Und die anderen sagen, es ist eigentlich verursacht durch Unaufmerksamkeit und Dilettantismus seitens der Europäischen Union, seitens Provokation der Erweiterung der NATO und so weiter. Ich bin der Auffassung, dass es nicht um eine Reaktion auf Fehler, Provokation des Westens geht, sondern ich glaube, dass es der innere Druck innerhalb Russlands ist, dass in Wahrheit es gar nicht eine Ukraine-Krise, sondern eine russische Krise ist und dass Putin tatsächlich der Auffassung war, dass ein kleiner, handstreichartiger Krieg, den er sehr professionell durchgeführt hat, und er hat das ja in einem Interview zum Jahrestag der Krim-Annexion ganz prahlerisch zugegeben, wie toll er das hingekriegt hat. Mit diesem Handstreich ist eine Eskalation in Gang gesetzt worden, auf die eigentlich niemand gefasst war. Daraus folgt eigentlich, Herr Schlögl, wenn ich Sie richtig verstehe, dass was immer der Westen gemacht hätte, es auf selbe hinausgelaufen wäre. Das heißt, es ist unvermeidbar. Ja, unvermeidbar. Ich weiß nicht, ob man da jetzt ein ganzes geschichtliches Gesetz beschwören muss. Ich glaube nur, dass die Haupttriebkräfte, die einen so bedeutenden Akt ausgelöst haben und die Annexion, Landraub in Nachkriegseuropa, das ist ja nicht irgendeine kleine Angelegenheit, sondern eigentlich eine Sache mit hohem Risiko. Das ist doch ein sehr, sehr gravierender Vorgang. Und meine These ist einfach, dass es Kräfte innerhalb Russlands sein müssen. Und um es ganz verkürzt auszudrücken, Russland nach 1989 war eigentlich reif und bereit, die großen säkularen Aufgaben seiner Modernisierung in Angriff zu nehmen. Und Putin hat es versäumt. Putin hat in gewisser Weise auf dem Goldregen aus Gas und Öl ein gutes Jahrzehnt gelebt, aber er hat versagt. Und dabei würde ich bleiben. Es ist im Grunde die Agenda eines Failing Man. Er hat es nicht zustande gebracht, die großen Aufgaben der Modernisierung dieses riesigen Landes in Angriff zu nehmen und die ungeheuren Erwartungen, die Begabung, die Talente, die Russland hat, um das zu machen, darauf zu konzentrieren, sondern einen kleinen, billigen Krieg zu führen und Feinde zu beschwören, um das Land zusammenzuhalten. Aber ich will es doch nochmal abschließend, wenn Sie gestatten, ein bisschen herumdrehen, denn ja, versagt, um Ihr Wort aufzugreifen, haben sicherlich auch wir in dem Sinne, dass egal, ob es jetzt was gebracht hätte oder nicht, zumindest es an einem entschiedenen Widerstand gefehlt hat, sehr lange Zeit. Und das lag auch vielleicht daran, dass wir, der Westen, keine Ahnung von der Ukraine hatte. Das war ein Land mit sehr seltsamen Figuren, mit Frau Timoschenko, vorher die Affäre um Juschenko. Das sind alles Dinge, die wir nicht ernst genommen haben. Deswegen haben wir uns dafür nicht interessiert. Ja, das ist wahr. Die Ukraine existierte ja in gewisser Weise überhaupt nicht auf der inneren Landkarte der Europäer, wahrscheinlich auch nicht der politischen Eliten. Man wollte eigentlich damit nichts zu tun haben oder man wollte in Ruhe gelassen werden. Aber es ist eben ein großes Land, das seinen eigenen Weg gehen wollte. Und dass man darauf nicht vorbereitet war, dass man das leicht genommen hat und dass man jetzt vielleicht auch die Konsequenzen scheut, das hat diesen Grund. Aber es ist nicht so einzigartig. Ich meine, das westliche Europa hat sich auch bis 1989 nicht sehr für den Osten Europas interessiert und in gewisser Weise bezahlt man jetzt für dieses Desinteresse. Nur ich würde sagen, es hat sich doch in einem Jahr was geändert. Die Deutschen wissen inzwischen, dass es die Ukraine gibt. Es ist nicht mehr der Hinterhof des Russischen Reiches oder der Sowjetunion. Es ist ein Land mit einer eigenen Geschichte, zu dem übrigens die Deutschen Grund haben, sich das genau anzusehen. Es war der Hauptschauplatz des Zweiten Weltkrieges, der Zerstörung. Und viele der Städte, die heute in den Berichten auftauchen, wie Donetsk, damals hieß das Stalino, Kramatorsk und andere Orte, das waren alles bereits Orte, die im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen besetzt, zerstört worden sind. Wenn man sich überlegt, die ganzen Gruben, die heute wieder unter Wasser stehen, sind schon einmal unter Wasser gesetzt worden und die Infrastruktur ist schon einmal zerstört worden. Und wenn es so etwas wie ein Verantwortungs- und Schuldgefühl gibt wegen der deutschen Verbrechen in der Sowjetunion, dann soll sich das auch auf die Ukraine beziehen. Und was folgt daraus konkret, wenn wir vor dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt gesagt haben, uns mal geistig mit an den Tisch setzen zu Frau Merkel, zu Herrn Hollande und zu Herrn Poroschenko? Von jetzt an, die Krim ist futsch, der Osten der Ukraine ist mehr oder weniger russisch. Was kann man jetzt noch tun? Mehr Waffen? Man muss alles tun, um die weitere Destabilisierung der Ukraine aufzuhalten. Und das bedeutet, Druck auf die russische Seite auszuüben, dass die Grenze geschlossen wird. Und nicht Druck auszuüben darauf, dass die Interventionsmöglichkeiten von Putin noch mehr gestärkt werden. Also es geht um die Frage der inneren Verfassung der Ukraine. Das ist die Sache der Ukraine. Und sie hat inzwischen in einer, muss man sagen, fast halsbrecherischen Weise die Verfassung geändert. Es gibt diesen Verfassungsentwurf, wo die Fragen der Dezentralisierung und größere Autonomie geregelt sind. Die Ukraine hat sehr große, mit Risiko behaftete Vorleistungen erbracht. Worauf der Westen bestehen muss, ist, dass die Grenze geschlossen wird und dass die Politik der Aggression und des Drucks nicht im Nachhinein noch honoriert wird. Das heißt, wenn es schon keine militärische Assistenz gibt, dann kommt es darauf an, tatsächlich die Sanktionen aufrechtzuerhalten und den Versuch Putins, den Westen auseinanderzubedieren, das muss verhindert werden. Der Historiker Karl Schlögl über die Lage in der Ukraine und das morgen in Berlin stattfindende Treffen der Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und der Ukraine.